zwei Typen bauen ein. Immer wieder eine rein. Auf der Treppe zu Treppe, die staunen auf einer. Der liegt da wie tot und es kümmert sich keiner. Auf den Treppen von drüber kommen auch noch ein paar Leute. Die Straße wird voll, was Programm ist das heute? Bye.